Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 2. April 1790. Dein Weibchen hat mich durch ihren Brief sehr angenehm überrascht. Ich finde einen ungekünstelten Ausdruck von Zartheit der Seele und echter Wärme darin, den ich sehr hoch schätze. Dein Urteil über meine Jamben macht mir viel Mut, und du hast's zu verantworten, wenn ich mir einbilde, in dieser Gattung etwas leisten zu können. Aber darin hast du sehr Unrecht, dass ich mir die Arbeit durch den philosophischen Inhalt sauer gemacht hätte. Gerade dieser hat mir sie erleichtert, und ich zweifle, ob ich einem anderen Stoffe, der erst durch dichterische Pracht gehoben werden müsste, gewachsen wäre. Und hierin liegt auch der Grund meines Zweifels, ob solche Produkte Gedichte sind. Sollte man nicht sagen können, solange der Gedanke bloß philosophisch, abstrakt, nicht dramatisch, unter besonderen Verhältnissen, sondern im Allgemeinen wahr ist, so entsteht kein Gedicht, auch durch eine noch so dichterische Einkleidung. Der Gedanke selbst muss individualisiert werden, muss dramatische Wahrheit bekommen, muss das Resultat eines besonderen Charakters, besonderer Umstände sein, muss dies durch Einseitigkeit und Übertreibung verraten, etc. Deine Winke über die Versifikation werde ich bestens benutzen, dass du mit Arbeit so überhäuft bist, um gar keine Zeit zu einer dichterischen Beschäftigung zu haben, ist mir ärgerlich genug. Den Virgil in Stanzen zu übersetzen, ist eine kühne Unternehmung, teils wegen der Eigentümlichkeiten des Virgil überhaupt, teils weil die vorhandenen Abteilungen mit den Abteilungen der Stanzen so wenig zusammentreffen, und mir fällt es immer auf, wenn zu Ende der Stanze nicht eine Art von Ruhepunkt ist. Freilich ist der neue Merkur das nicht, was er werden sollte. Was sagst du denn zu Bürgers Unternehmung, Akademie der schönen Redekünste? Der Verleger scheint auf äußeren Schmuck etwas wenden zu wollen. Wäre es nicht ein Gedanke, dich mit Bürger zu verbinden, um einzelne Gedichte oder andere Werke der Darstellung, die dir in der Thalia nicht genug bezahlt und nicht gut genug gedruckt wurden, dort einrücken zu lassen? Die Unternehmung hat mir gefallen, und ich wünschte ihr Unterstützung. Auf meinen Vorschlag wegen eines Übersetzers zu deinen Memoir hast du nicht geantwortet. Ist es absichtliches Stillschweigen oder Vergessenheit? Willst du dich mit der Sache einlassen, so schreib mir darüber mit nächster Post. Huber gibt sich Mühe, sich in seinem Fache auszuzeichnen, und klagt, dass man so wenig Notiz davon nimmt. Man vermeidet alle Gelegenheit, ihn zu beschäftigen. Im Grunde war dies vorauszusehen. Der Adel wird mir nie zugeben, dass man einen Gesandten in Mainz für entbehrlich halte. In seinem politischen Fache wird Huber ewig nur Holz- und Wasserträger bleiben, solange er in Sachsen ist. Nur der Justizmann kann bei uns als bürgerlicher Einfluss auf Entscheidungen haben, weil hier auch die Entscheidung mühsam ist. In allen anderen Fächern soll unsere Klasse bloß expedieren oder Materialien sammeln. Meine Appellationsgerichtssache ist noch nicht entschieden, doch ist viel Wahrscheinlichkeit für mich. Dein Körner.